Fürst des Lebens, starker Streiter, Fürst des Lebens, starker Streiter, Fürst des Lebens, hochgelobter, hochgelobter Gottes Sohn. Liebe dich des Kreuzes Leiter auf den höchsten Ehrenthron. Wird was dich zum Hof gebunden, nun dein Spruch und Edelstein. Wird was dich zum Hof gebunden, denn nun dein Spruch und Edelstein. Müssen deine Wunden deine Klarheitsstrahlen sein, deine Klarheitsstrahlen sein. Fürst des Lebens, starker Streiter, Fürst des Lebens, starker Streiter, Fürst des Lebens, hochgelobter, hochgelobter Gottes.